Wenn das Tao verloren wird, erscheinen die Ethik und die Moral. Mit der Wahrheit und der Justiz erscheinen die großen Heuchler. Wenn es keine Harmonie gibt unter den Familienmitgliedern, redet man von der Treue zur Familie und man solle die Eltern ehren. Wenn es Aufstände gibt im Königreich, erscheinen der Patriotismus und der Nationalismus, mit denen man die Treue des guten Untertanen erfindet. Wenn das Tao verloren geht, erscheint die Falschheit. Lao Tse, 604 bis 531 vor Christus. Willkommen im Niemandsland. Es beginnt die heiße Sommerwoche, die Woche vom 6. bis zum 13. Juli 2020. Hier ist Niemandsland auf Kontrabande FM 91.4. Wir senden wie immer montags von 13 bis 15 Uhr direkt aus dem Herzen Barcelonas von der Plaza Real. Auch live im Internet unter www.contrabanda.org. Niemandsland ist eine Sendung für Menschen in Barcelona, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Contrabanda ist ein freies Radio, selbstverwaltet, selbstfinanziert und absolut kommerzfrei. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Niemandsland. Bienvenidas und Bienvenidos. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie wie immer Detlef Jaskert. Und jeder jeder dieser Schritte macht einen nur müde, am Ende sind fremde Schritte. Das einzige Gefühl, Angst vor jedem Anruf, bei dem am Ende der Leitung jemand sitzt, der alles kaputt machen kann. Und Angst vor jedem Antrag, den jemand entscheidet, der Leute wie mich nicht leiden kann. Und wir sind viele. Und ich kann nichts dafür. Ich war arbeiten und an, war studieren. Und als mein Kind kam, war ich froh und wollte was ausprobieren. Und dieses Land sagt, sie brauchen Frauen wie mich, aber am Ende meinen die gar nicht mich. Und es sind Leute, die nur nehmen, die die Lebensläufe schreiben, die erfolgreich aussehen. Und das sind meistens nicht so Leute wie ich. Und das sind meistens nicht so Leute wie ich. Und alle schimpfen auf so Leute wie mich. Und ich frag mich, warum ich schuld daran bin, dass Menschen arbeiten gehen und nicht genug arm zum Leben. Dass Menschen Kinder großziehen, mit denen sie nie in den Urlaub fliegen. Und wenn ich von uns erzähle und von allen, die ich kenne, sagt man schnell, die meinen nicht mich, die meinen die Penner, die nur nehmen und niemals etwas geben. Aber solche Leute kenne ich nicht. Das sind alles so Leute wie ich. Das sind alles so Leute wie ich. Das sind alles so Leute wie ich. Eine Liedermacherin im alten Stil, Maike Rosa Vogel. Die ist 1978 in Frankfurt geboren und ist deutsche Liedermacherin oder, wie man heute so flott sagt, Singer-Songwriterin. In der Wikipedia finde ich einen doch recht umfangreichen Eintrag über sie. Da heißt es: Sie wuchs in einem linken Haushalt in Frankfurt am Main auf. Ihren zweiten Vornamen verdankt sie Rosa Luxemburg. Ihre Eltern hörten hauptsächlich klassische Musik und Lieder der politischen Bewegung, zum Beispiel Wolf Biermann oder die Schmetterlinge. Sie selbst bezeichnet als ihre größten Einflüsse Tokotronic, Björk und Sinéad O'Connor, legt aber vor allen Dingen Wert auf gelebte Punk-Attitüde. Als 14-Jährige gründete sie mit ihrer Freundin die erste Punkband und schrieb dafür eigene Lieder. Nach dem Abbruch der Schule jobbte sie bei der Post und als Fahrradkurier und fing an, sich das Produzieren am Computer selbst beizubringen. 2004 begann sie mit dem Studium auf der Popakademie. Mit ihrem Kommilitonen Konstantin Gropper gründete sie bereits in der ersten Woche das Elektronikprojekt The Grand Mirage. So, jetzt das zweite Lied von ihr, das ich spielen möchte. Es heißt Für 5 Minuten, Maike Rosa Vogel. Alles kaputt gemacht. Wir haben geraucht wie kleine Schlote und waren viel draußen in der Nacht. Man kann Filme drüber machen, die einem keiner glaubt. Und Lieder drüber schreiben. Und sind nachts in Schwimmbäder geklettert. Wir haben den Mond angesungen und uns mit LSD bekleckert. Man kann die Geschichten aufwärmen und die klingen wie ausgelutschte Sachen. Und man kann jetzt die Augen rollen, wenn junge Menschen das Gleiche machen. Für 5 Minuten hatte ich keine. Behaupten. ich wirklich stolz drauf sein. Ein Hoch auf einfach mal nach draußen gehen und erst später fragen, wieso. Anstatt drinnen mit den anderen bin ich lieber mal aufs Klo. Maike Rosa Vogel begann außerdem eine Zusammenarbeit mit dem Regisseur Milan Peschel für eine Produktion von Die Glasmenagerie am Maxim-Gorki-Theater in Berlin und wurde als Support für Element of Crime gebucht. Sven Regener produzierte ihr zweites Album Unvollkommen, das 2010 auf ihrem eigenen Label erschien. 2011 erfolgte eine weitere Zusammenarbeit mit Milan Peschel am Maxim-Gorki-Theater für das Stück Der kleine Bruder nach dem Roman von Sven Regener. Sie schrieb im gleichen Jahr Musik für den Dokumentarfilm War's Glory von Michael Glavoger. Eines der Lieder nach einem Gedicht von Michael Glavoger sang sie im Duett mit Konstantin Gropper. 2012 erschien ihr drittes Album, 5 Minuten, produziert von Sven Regener wiederum, wieder auf eigenem Label. Im gleichen Jahr schrieb sie ein Lied mit Doris Dörrie für deren Film Glück, das von der Schauspielerin Alba Rohrwacher und Thees Ullmann eingesungen wurde. 2013 wurde sie mit dem Förderpreis der Liederbestenliste ausgezeichnet. 2015 erschien ihr Album Trotzdem gut, das zum ersten Mal auch ausschließlich von ihr vertrieben wird, produziert von ihr selbst und Sven Regener. 2016 vertonte sie Lieder für das Theaterstück Johnny Breitwieser von Thomas Arzt unter der Regie von Matthias Schönsee am Schauspielhaus Graz und schrieb die Musik für die Kinderbuchadaptation Der Mondmann von Tommy Ungerer. 2017 erschien ihr Album Alles, was ich will, aus eigener Produktion und Vertrieb. Rosa Vogel lebt mit ihrem Mann und ihren 2 Kindern in Berlin. Das Lied, das wir gerade gehört haben, ist aus ihrem ganz neuen Album von diesem Jahr 2020. Es heißt Eine Wirklichkeit. Maike Rosa Vogel. Die Mauern kamen langsam, irgendwie schlichen sie sich ein. Sie war eigentlich nicht so sehr fürs Stehenbleiben, doch hier ging es nicht weiter. Plötzlich waren die Wege, die sie einfach gehen wollte, voll mit Stoppschildern und Einbahnstraßen, und was sie konnte, half ihr hier nicht weiter. Ihre Liebe wollte nicht kämpfen, sie ist doch kein Opfer, denn Platz hat sie verdient, aber außer ihrer Liebe hat um sie herum keiner so gefühlt. Sie scheiterte an einer Welt, die sie nicht verändern wollte, und sie will nicht sehen, dass ihr Scheitern Teil eines großen Scheiterns ist und dass sie scheitern sollte. Wer Freiheit trägt in diese Welt und wer sein Leben leben will, kann nicht immer glauben, dass nur vom Tragen allein die Freiheit lebt. Die Frauen, die ihr sagen, du hast nichts falsch gemacht, das sind eben Schweine, hat sie nie gesucht, weil sie gelernt hat, wer gut ist, der schafft es auch alleine. Glaubst, dass eine Welt, die vor anderthalb Sekunden noch alles an dir verneinte, mal eben so privat erschlossen werden kann, und jetzt scheiterst du eben alleine. Du scheiterst an einer Welt, die du nicht verändern wolltest, und du willst nicht sehen, dass dein Scheitern Teil eines großen Scheiterns ist und dass du scheitern solltest. hab ich immer geglaubt. Aber wer wahr sein will, der muss wissen, dass da draußen ist das Falsche. Wenn man liebt, dann will man glauben, dass Liebe blind ist, dass sie pur ist wie man selbst. Aber oft ist Liebe nur so offen wie die Welt, an die du dich hältst und einen Schritt gehst, wo keiner deine Schritte sehen will und an was glaubst, was nur du bis jetzt sehen kannst. Liebe folgt dir überall hin und du könntest wissen, du könntest wissen, du bist nicht, du bist nicht, du bist nicht alleine. Du scheiterst immer an einer Welt, die du nicht verändern wolltest und du willst nicht sehen, dass dein Scheitern Teil eines großen Scheiterns ist und dass du scheitern solltest. Sie scheiterte an einer Welt, die sie nicht verändern wollte. Und sie will nicht sehen, dass ihr Scheitern Teil eines großen Scheiterns ist und dass sie scheitern sollte. Contrabanda FM 91.4. Von der Umweltfront gibt es im Moment keine guten Nachrichten. Im Gegenteil, dieser Planet scheint wirklich endgültig vor die Hunde zu gehen. Greenpeace schreibt heute auf der Homepage ihres Magazins: Starker Anstieg weltweiter Waldbrände. Ob Norden oder Süden, auf der Welt lodern erneut großflächige Waldbrände, die nicht oder nicht ausreichend bekämpft werden, zum Beispiel Brasilien und Russland. 2019 erschrak die internationale Gemeinschaft über großflächige Waldbrände weltweit und dieses Jahr kann es noch schlimmer kommen. In Ländern wie Russland und Brasilien stehen bereits wieder riesige Gebiete in Flammen. Das Amazonasbecken verzeichnet hierbei ein trauriges Hoch. 2248 über Satellit identifizierte sogenannte Feuer-Hotspots, die höchste Zahl im Vergleich zum selben Monat seit 2007. Im Juni 2019 waren es 1880 Hotspots. Das bedeutet eine Steigerung um fast 20%. Mit dem Beginn der Trockenzeit ist damit das Bild in der Amazonasregion in vielerlei Hinsicht noch katastrophaler als letztes Jahr 2019. Diese Brände sind kein Unfall, sagt Romulo Batista, der sich bei Greenpeace Brasilien für Amazonien einsetzt. Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro hat die Landwirtschaft ermutigt, das Amazonasgebiet weiter auszubeuten. Während der Covid-19-Pandemie hat die Abholzung der Wälder stark zugenommen. Brände werden absichtlich gelegt, um Land, insbesondere für die industrielle Landwirtschaft, zu roden. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben kürzlich ihre bisher schärfste Warnung ausgesprochen, dass sich der Amazonas dem Kipppunkt nähert, ab dem er großflächig versteppen würde. Dies würde Millionen wildlebender Tierarten auslöschen, zahlreiche davon bisher noch unentdeckt. Zudem würde es die Existenz indigener Gruppen bedrohen, die bereits mit vielen Problemen kämpfen, darunter jetzt auch mit dem Covid-19. Greenpeace fordert daher von der Europäischen Kommission noch in diesem Jahr einen Gesetzesvorschlag für waldzerstörungsfreie Lieferketten. Es muss sichergestellt werden, dass Produkte wie Soja, Rindfleisch, Palmöl und Kakao nur dann auf die europäischen Märkte gelangen können, wenn in der Herstellung Menschen und Umwelt geachtet werden. Was aktuell in Brasilien geschieht, ist ein deutliches Signal dafür, wie wichtig eine gesetzliche Verpflichtung ist. Gleichermaßen fordert Greenpeace, dass der Abschluss des EU-Mercosur-Handelsabkommens gestoppt wird. Der Deal mit dem rechtsradikalen Bolsonaro würde Zölle auf die Produkte senken, für die in Brasilien großflächig der Regenwald zerstört wird. Wie gesagt, schlechte Nachrichten auch aus Sibirien. Brasilien ist nicht das einzige Land, in dem die verheerenden Brände von 2019 sogar noch getoppt werden könnten. Auch aus Russland, wo es 2019 ebenfalls heftig brannte, gibt es erneut schlechte Nachrichten. Die sommerliche Trockensaison begann auch hier mit starker Zunahme der von Waldbränden betroffenen Gebiete. Hauptsächlich wüten die Brände in Kiefern- und Lärchenwäldern, in denen Tiere wie Bären, Wölfe und Luchse ihre Heimat haben. Die Gesamtfläche erreicht derzeit 3,2 Millionen Hektar. Das entspricht der Größe von Slowenien. In der Mehrzahl sind Wälder im entlegenen östlichen Russland und in Sibirien betroffen. Auslöser für die Brände ist eine Hitzewelle in Kombination mit Trockenheit, wodurch sich die Vegetation leichter entflammt. Am 20. Juni wurden in der sibirischen Stadt Werschowjansk, eigentlich eine der kältesten Städte der Erde, 37 Grad Celsius gemessen und damit sämtliche Hitzerekorde gebrochen. Die abgelegenen Gebiete sind schwer zu erreichen und die meisten Brände werden gar nicht erst bekämpft. Mit der Begründung, dass der Eingriff sehr aufwendig und teuer wäre. Greenpeace und andere Organisationen sind in Russland zwar aktiv, um Brände zu verhindern und zu bekämpfen, aber dort, wo Menschen und Ausrüstung meist per Flugzeug angeliefert werden müssen, können die fehlenden staatlichen Stellen nicht ersetzt werden. Mehr Informationen zum Thema auf der Homepage von Greenpeace. Ihr geht einfach zu greenpeacemagazin.de. Seit 2 Stunden löschen wir hier die Brände. Zweimal musste das Fahrzeug schon neues Wasser holen fahren. Es ist wirklich ein harter Kampf. Aber ich bin mir sicher, wir werden erfolgreich sein. Mehr als 70.000 solcher Feuer gab es in Brasilien seit Januar. In der Trockenzeit kommt es häufig zu Bränden, aber noch nie waren sie so verheerend. Satellitenbilder zeigen, dass am 10. August an vielen Orten zeitgleich Brände entstehen. Medien berichten, dass Landarbeiter wohl absichtlich tausende Brände gelegt hätten für neue Ackerflächen. Es ist ein Kampf um den Urwald. Viehzüchter und Bauern gegen Umweltschützer. Brasiliens Präsident hat sich klar für weitere Abholzungen ausgesprochen und unternimmt alles, um Umweltschützer zurückzudrängen. Anfangs verdächtigte er sie sogar selbst der Brandstiftung. Es könnte gut sein, dass Umweltschützer kriminelle Handlungen begangen haben und die Brände selbst gelegt haben, um mir und der brasilianischen Regierung zu schaden. Der Regenwald brennt inzwischen seit vielen Wochen und die Feuer verdunkelten jüngst sogar die Millionenmetropole São Paulo. Längst haben Proteste für den Schutz des Regenwaldes die großen Städte erreicht. Brasiliens Präsident will Hilfsangebote der G7, aber nur unter Bedingungen annehmen. Er setzt die Armee in Marsch, um gegen die Flammen zu kämpfen. Winterschlaf entdecken, dass in mir Gefühle stecken. Für die Tropenwälder, wo die Vögel leiser singen. Für die kranken Kinder, deren Stimmen arm und heiser klingen. Für jeden Teil unserer Landschaft und jeden sauren Bau. Für jeden Menschen, auch für die, die morgen in die Röhre schauen. Die Umwelt wird uns nicht verschonen, dann ist es verloren. Leih mir bitte deine Ohren und ich schon dich auf den Boden. Den Gletschern fehlt die Sonnencreme, die Winde werden unbequem. Gestern war es noch angenehm, heute wird die Wärme zum Problem. Wenn es so weiterläuft wie jetzt, sind wir bald alle tot. Wir müssen einsehen, wir sind auf einem Boot und das Schiff geht unter. Wir sind auf einem steinigen Weg, es bleibt uns nicht viel Zeit, um einen besseren Weg zu eignen. Ich habe einen Traum, auch wenn man es kaum schafft. Glaub ich an den Traum und glaub mir, er ist traumhaft. Der Wirtschaftsboss im Herzen, ein globales Nichts wird und sich nichts rührt an seinem Ausdruck, wenn er Kälte im Gesicht spürt. Die Arroganz, mit der er Leute hinters Licht führt und betrügt, wenn er mit falschen Fakten vorsätzlich die Angst schürt. Kann keiner sehen, was ich fühle, was draußen vor sich geht, warum man nicht so vor sich redet und für Profit Konflikte sehen. Wie können wir mit gutem Gewissen Staaten finanzieren, die Minderheiten inhaftieren und ihre Rechte minimieren? Ich suche nach einer Lösung auf die ganzen Fragen, die viele nach außen haben, sich nicht wagen, sie zu sagen. Wir verraten unsere Grundsätze. Glaubenssätze. Konzerne gefährden die Erbschätze und es eskaliert, wenn wir nichts umsetzen. Wir besitzen unendliche Stärke, doch ins Unendliche merke ich die unmenschliche Härte. Gelten unsere Werte nicht? Es muss sich was ändern, komm, wir brechen jetzt die Bänder, reißen aus in unsere Freiheit. Hoffe, dass auch ihr dabei seid. Was können wir tun? Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. Folge 170. No pasarán. Pasaremos. 19 de julio de 1933. Y con ayuda de Dios, es por la España. Dezember 1937, Playa de San Juan. Das kleine Dorf, in dem die Mutter von Pater Lobo lebte, lag an einem weißen Sandstrand zwischen den blauen Bergen und dem Meer. Der Priester hatte seiner Mutter gesagt, Barea und Ilsa seien verheiratet. Warum sollte er sie verwirren, wenn das doch der eigentlichen Wahrheit entsprach? Sie verschaffte ihnen eine Unterkunft bei einem Koch, der in der ganzen Gegend für seine Paella berühmt war. Dieser vermietete ihnen nicht nur ein Zimmer in seiner Hütte am Strand, sondern brachte Barea auch bei, wie man seine Spezialität zubereitete. Ilsa unterrichtete seine kleinen Töchter. Während der immer noch warmen Tage schwammen sie im Mittelmeer und versuchten, Fische und kleine Krabben zu fangen, die sich im Sand versteckten, wenn die Wellen zurückflossen. Und nachts tat Barea die ersten Schritte in Richtung Schriftstellerei. Bevor sie Madrid verließen, hatte er den Journalisten Sefton Delma gefragt, ob er ihm seine alte, defekte Schreibmaschine überlassen könne, die Delma eigentlich hatte wegwerfen wollen. Und jetzt nahm er das kaputte Ding auseinander, entfernte vorsichtig sämtliche Typenhebel und legte sie in der richtigen Reihenfolge auf den Kieferntisch in der Küche ab. Er entfernte die Tasten und den Wagen und reinigte sämtliche Teile, bevor er sie wieder zusammensetzte. Es war eine langwierige Arbeit, aber sie beruhigte ihn. So wie sein Onkel Schreibfedern zurechtzuschneiden pflegte, fertigte er sich sein Instrument eben selbst. Nachdem er seine Schreibmaschine schließlich wieder zusammengebaut hatte, wurde Alicante von einem Luftangriff der Italiener auf die Küste getroffen. Doch größere Schäden wurden nicht angerichtet. »Stellt euch bloß mal vor«, sagte der andere Untermieter in der Hütte am nächsten Tag und lachte. »Alles, was sie getroffen haben, ist ein Frosch im Garten des Nachbarn.« Für Barea war das nicht zum Lachen. Selbst der Tod eines Frosches bedrückte ihn. Und er setzte sich hin und begann zu tippen. Der Frosch lag am Rand des Kraters, sein nach oben gekehrter Bauch, ein weißer Fleck auf der nassen, schwarzen Erde. Tack, tack, tack, tack, tack. Am Schluss hatte er 4 Seiten. Die Geschichte eines zerstörten Gartens, eines kleinen, vom Krieg verwüsteten Paradieses. Vielleicht wurde ja doch noch ein Schriftsteller aus ihm. Und dann passierte das, was sie in gewisser Weise seit Monaten erwarteten. In der Dunkelheit, noch vor Sonnenaufgang, hämmerte es an der Tür. 2 Männer fuchtelten mit Papieren und verlangten, Ilsa zu sprechen. »Draußen, sofort!« Mit klopfendem Herzen zogen Ilsa und Barea sich an und traten vor die Hütte. Himmel und Meer waren grau und düster, es war kalt. »Haben Sie einen Ehemann in Barcelona?« fragten die Agenten Ilsa. Und als sie das verneinte, wedelten sie wieder mit ihren Papieren vor ihrem Gesicht. Sie hatten den Befehl, sie zu ihrem Mann zu bringen, zu Leopold Kulcha in Barcelona. Wenn sie nicht freiwillig mitkäme, würden sie sie verhaften. Nun, sie hatte tatsächlich einen Ehemann namens Leopold Kulcha, sagte Ilsa, Aber sie habe sich von ihm getrennt. Und die letzte Information, die sie von ihm hatte, war, dass er sich in Prag aufhielt. Wenn er in Barcelona war, dann würde sie dorthin nur mitkommen, wenn auch Barea mitkam. Aber wer er überhaupt sei, wollten die Agenten wissen. Barea ging zurück ins Haus und zeigte ihnen seine Papiere. Die beiden Fremden inspizierten sie und beschlossen dann, dass sie ihn ebenso gut auch mitnehmen konnten. Vielleicht gehörte er ja auch verhaftet. Sie ließen Barea und Ilsa gerade so viel Zeit, dass sie einen kleinen Koffer packen konnten. Dann schubsten sie sie in das draußen geparkte schwarze Auto. »Du musst dir nicht so viele Sorgen machen«, sagte Ilsa, als sie über den Feldweg Richtung Landstraße holperten. »Das war nur irgendeine dumme Verwechslung«, fuhr sie fort. »Boldi würde das schon richtig stellen.« Offenbar war sie dazu in der Lage, das Ganze als eine Art Ausflug zu betrachten. Barea jedoch, der schweigend neben ihr saß, wusste es besser. Er tastete mit der Hand in seiner Manteltasche nach der Pistole, die ihm sein Freund Augustin als Abschiedsgeschenk gegeben hatte, als sie Madrid verließen. Denn er hatte sich, im Gegensatz zu Ilsa, die Papiere angesehen, die ihm die Agenten hingehalten hatten. Sie trugen den Stempel SIM, Servicio de Información Militar. Dezember 1937, Barcelona. Barreas und Ilsas Reise von San Juan de la Playa war eine Art Folter gewesen. Die SIM-Agenten hatten sich mit der Fahrt nach Valencia Zeit gelassen. Sie nahmen die lange Strecke um die Lagune von Albufera herum, dem Abladeplatz für die Leichen, die im Chaos von 1936 exekutiert worden waren, und Barea entsicherte instinktiv die Pistole in seiner Tasche. Er wäre bereit gewesen, durch seinen Mantel hindurchzuschießen, wenn man sie aufgefordert hätte, aus dem Wagen zu steigen. Sie erreichten Valencia nach Einbruch der Dunkelheit und mussten eine Zeit lang im Büro des SIM warten. In aller Herrgottsfrühe wurden sie an ein anderes Auto übergeben, das sie nach Barcelona bringen sollte. In dem Hin und Her verschwand, zufällig oder absichtlich, der Aktenkoffer mit Barreas Manuskripten und sämtlichen Aufzeichnungen von ihrer beider Arbeit in Madrid. Hungrig, übermüdet und besorgt wegen der fehlenden Papiere kamen sie kurz nach Sonnenaufgang in Barcelona an und wurden in ein großes Steingebäude mit modernen Buntglasscheiben an der Calle de la Diputación im eleganten Ensanche-Viertel gebracht. Der Beamte, der sie vernehmen sollte, war noch nicht da. Man setzte sie daher in einen bewachten Wachtraum. Sie vertrieben sich die Zeit damit, dass sie Vermutungen darüber anstellten, in was für einem Gebäude sie sich wohl befinden mochten. Für ein katalanisches Bürgerhaus war es zu groß, aber ein Palast war es auch nicht. Wahrscheinlich war es gut, dass sie nicht wussten, dass es sich um das ehemalige Seminario Conciliar handelte, das katholische Priesterseminar, das mittlerweile als berüchtigtes Gefängnis- und Befragungszentrum des SEM diente. Nach einiger Zeit flog die Tür des Raumes auf und ein mittelgroßer Mann mit spärlichem, hellbraunem Haar, von tiefen Ringen umgebenen Augen und schmallippigem Mund trat ein. Die Wache salutierte, drehte sich auf dem Absatz und verließ den Raum. »Poldi«, rief Ilsa und stürzte auf ihn zu. Der Mann beugte sich mit übertriebener Höflichkeit über ihre Hand und sie fragte auf Deutsch, »Warum hast du mich verhaften lassen?« Er fuhr zurück, als hätte sie ihm eine Ohrfeige gegeben. Barea erhob sich und Ilsa stellte ihrem Geliebten auf Französisch ihren entfremdeten Ehemann vor. Kulcha machte eine steife Verbeugung aus der Hüfte heraus, wie eine Gestalt in einer komischen Oper. Barea nickte knapp. Dann nahm Kulcha Ilsa am Ellbogen und führte sie zu einer samtbezogenen Bank, wo sie miteinander reden konnten. Barea ging zum Fenster und starrte hinaus in den von einem Säulengang umgebenen Hof. Worum ging es hier? Was würde passieren? Würde ihm dieser Fremde Ilsa wegnehmen, ihn einsperren lassen, oder würde er sie einsperren lassen und schonungslos befragen lassen? Wie konnte er sie beschützen, hier, wo er niemanden kannte und keine Unterlagen hatte, um irgendetwas zu beweisen? Er hatte immer noch die Pistole in seiner Tasche. Kurioserweise hatte sich keiner die Mühe gemacht, ihn zu durchsuchen. Aber es würde ihm nicht viel bringen, sie zu benutzen, bei all den Wachen vor dem Zimmer und unten im Hof. Hinter ihm hörte er, ohne sie zu verstehen, die Unterhaltung von Ilsa und Kulcha in Deutsch. Zuerst ruhig, dann aufgeregt und zornig, dann wieder ruhig. Ilsas Stimme war jetzt sicher und beherrscht, Kulchas Stimme leise. Dann stand Ilsa plötzlich neben ihm und forderte ihn auf, mit ihr zu kommen. »Sie würden in Poldis Hotel gehen«, sagte sie. »Später würde sie alles erklären.« Auf der Straße versuchte Kulcha mit Ilsa ein Gespräch auf Deutsch anzufangen, doch als sie darauf bestand, dass die Unterhaltung auf Französisch geführt wurde, verstummte er. Sie gingen den von Platanen gesäumten Paseo de Gracia hinunter, vorbei an der surrealistischen Steinfassade von Gaudis Casa Batlló zum Hotel Majestic in der Calle Aragon. In der Eingangshalle bemerkte Barea eine Gruppe von Journalisten, die er kannte. Aber er konnte, als wäre er ein Gespenst, nicht mit ihnen sprechen, und sie sprachen auch ihn nicht an. Er folgte Kulcha und Ilsa in den wartenden Lift, und scheppernd schloss sich die Tür. Hemingway bemerkte Barea und Ilsa in der Lobby des Majestic nicht, als er am Tag vor Weihnachten mit Capa, Delmer und Matthews eintraf. Stattdessen wurde er praktisch unmittelbar nach seiner Ankunft von Jay Allen mit Beschlag belegt, der gerade von Paris eingetroffen war, wo er einer äußerst aufgebrachten Pauline Hemingway begegnet war. Pauline habe erwartet, so Jay, dass ihr Mann bis Weihnachten auftauchen würde, und als das nicht geschah, habe sie verzweifelt versucht, sich irgendwie ein Visum für Spanien zu beschaffen und ihn, Allen, angefleht, ihr zu helfen. Hemingway schien sowohl bestürzt als auch geschmeichelt zu sein, dass Pauline solche Strapazen auf sich nahm, und er warf Allen vor, ihr nicht genug geholfen zu haben. Er hatte ja getan, was in seiner Macht stand, indem er NANA aufgefordert hatte, ihr einen Presseausweis zukommen zu lassen. Aber wie schon so oft habe NANA ihn enttäuscht. Hemingway verbrachte Weihnachten also in Barcelona, zusammen mit Matthews, Capa und dem Korrespondenten der Istvestia, Ilja Ehrenburg, der auf dem Rückweg nach Moskau ebenfalls im Majestic untergebracht war. Am ersten Weihnachtsfeiertag war Hemingway im Ritz-Hotel, um neben Julián Zagazagoitia, dem Innenminister, als Gastgeber und Kommentator, amistoso comentarista, bei der Eröffnung einer Ausstellung mit Kriegszeichnungen seines Freundes Luis Quintanilla aufzutreten. Es war eine Gala-Veranstaltung. Ministerpräsident Negrín und der Präsident von Katalonien, Luis Companys, waren anwesend, sowie viele weitere Prominente aus Regierung und Kultur. Einige waren im Gehrock und Zylinder erschienen, und die Wände des Saals im Ritz waren entweder aus symbolischen oder aus ästhetischen Gründen mit rotem Stoff verhängt worden. Das Thema der Zeichnungen schien allerdings nicht nur mit dem luxuriösen Hintergrund und dem wohlhabenden Publikum, sondern auch mit der Art der Darstellung im Widerspruch zu stehen. Zerstörte Gebäude, uniformierte Soldaten, Leichen mit aufgetriebenen Bäuchen und all das gezeichnet mit leichten, ganz zarten Bleistiftstrichen, was eine sowohl plastische als auch surreale Stille erzeugte. Da er sich mit seinem Aufbruch nach Paris sowieso schon verspätet hatte, blieb Hemingway noch in Barcelona, um das zu feiern, was als der große, wenn auch noch nicht vollendete, Sieg von Teruel bejubelt wurde. Es fand eine Parade statt, und Negrín und Companys sowie der jüngst beförderte General Hernández Saravia hielten Reden. Erst am Morgen des 28. Dezember betrat Hemingway, sauber rasiert, in dunklem Hemd und mit korrekt gebundener Krawatte, Ehrenburgs Zimmer im Majestic, um sich zu verabschieden. »Aber wir werden uns doch bestimmt bald wiedersehen«, protestierte der Russe. »Sie werden doch hoffentlich im Juni hier sein.« Hemingway wusste es nicht genau. NANA war mit seinem Bericht über Teruel unzufrieden gewesen, kritisierte ihn als bloßen Abklatsch von Matthews Reportage und hatte weitere Texte gestrichen. Auch gesundheitlich ging es ihm nicht gut, möglicherweise die Nachwirkungen einer Grippe, die ihn in Madrid erwischt hatte, und Leberbeschwerden vom übermäßigen Alkoholkonsum. Außerdem wusste er noch nicht, was er, falls er nach Spanien zurückkehrte, der Frau sagen sollte, die in Paris auf ihn wartete. Er verließ Barcelona, ohne etwas zu versprechen. Seine Gefährten kehrten nach Teruel zurück. Sie hörten, es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 170, eine Niemandslandproduktion 2020. Literaturangabe. Ich verlasse ein Kapitel aus dem Buch Hotel Florida, Wahrheit, Liebe und Verrat im Spanischen Bürgerkrieg von Amanda Vail. Erschienen 2015 in der Kottaschen Buchhandlung in Stuttgart. Die Originalausgabe heißt Hotel Florida, Truth, Love and Death in the Spanish Civil War. Erschienen im Verlag Ferrer, Strauss & Giraud, New York 2014.

Körper tragen. Ich sage, bin der Tip-Top-Typ, keine Frage. Ich bin der Tip-Top-Typ, keine Frage. Politische Kultur und Zeitgeist. 400 Jahre Erniedrigung. US-amerikanische Künstler und Intellektuelle zum Massenaufstand gegen Polizeigewalt und Rassismus. Von Matthias Rude. Die Reaktionen der US-Regierung auf die Proteste gegen rassistische Polizeigewalt nach dem Mord an George Floyd offenbaren den desolaten Zustand der ältesten Demokratie der Welt. Angesichts des Vorgehens der Exekutive gegen Medienvertreter muss man sich etwa fragen, wie es um die Pressefreiheit im Land bestellt ist. Präsident Trump, der linke Gruppen für die Aufruhr verantwortlich macht, kündigte an, die Antifa als Terrororganisation einstufen zu lassen und drohte mit dem Einsatz des Militärs. Sind die USA schon ein gescheiterter Staat? David Rovix, Singer-Songwriter und politischer Aktivist aus Portland, ist offenbar dieser Meinung. Der Titel seines neuen Albums lautet Notes from a Failed State. Am 31. Mai verbrachte er den ganzen Tag damit, im Big Red Studio in Corbett, Oregon, seine neuesten Songs aufzunehmen. I'm left with no reason to wonder, as I watch Minneapolis burn, singt er. Dass die Demonstrationen eskaliert sind, hat ihn nicht überrascht. Er stellt die Geschehnisse in einen größeren gesellschaftlichen Zusammenhang. Are people still lynched in America? And do the poor still die of disease? Are the prisons still full of debtors? Do bodies still hang from the trees? Do the workers still live by the highways, still struggle to come up with rent? Do families still get evicted when the last of their credit is spent? Ich habe keinen Grund zu staunen, wenn ich sehe, wie Minneapolis brennt. Werden Leute in Amerika noch gelyncht? Und sterben die Armen noch an Seuchen? Sind die Gefängnisse noch voll mit Schuldnern? Hängen Körper noch von den Bäumen? Leben die Arbeiter noch unter den Autobahnbrücken? Kämpfen sie noch, um ihre Monatsmiete bezahlen zu können? Werden Familien noch aus ihren Wohnungen geschmissen, wenn der letzte Kredit aufgebraucht ist? Der Fall Floyd sei nur der Funke gewesen, an dem die Unruhen sich entzündet hätten. Ihr Nährboden waren, so Rovix gegenüber dem Musikmagazin Melodie und Rhythmus, der wirtschaftliche Zusammenbruch, die vielen Verwerfungen, die durch die Pandemie aufgedeckt wurden, die Wohnungsnot und Obdachlosigkeit, die unzureichende medizinische Versorgung, das fehlende öffentliche Gesundheitssystem. Ebenfalls am 31. Mai veröffentlichte der bekannte afroamerikanische Regisseur Spike Lee einen 1,5-minütigen Kurzfilm mit dem Titel Three Brothers, der zuerst auf CNN im Rahmen einer Sendung mit dem Titel I Can't Breathe, Black Men Living and Dying in America zu sehen war, bevor das Werk über Twitter verbreitet wurde. Er mischte dafür Videoaufnahmen der letzten Lebensminuten von George Floyd und Eric Garner, der 2014 in Staten Island, New York, von Polizisten getötet worden war, mit Szenen aus seinem Film Do the Right Thing von 1989, in denen ebenfalls ein weißer Polizist einen Dunkelhäutigen würgt. Will history stop repeating itself, heißt es in einer Einblendung. Wird die Geschichte aufhören, sich selbst zu wiederholen? 400 Jahre lang werden wir getötet, so Lee in der CNN-Sondersendung. Und die Ermordung schwarzer Menschen, darauf ist dieses Land aufgebaut. Dass nun auch die junge weiße Generation mit auf die Straße gehe, stimme ihn allerdings optimistisch. Das habe ich seit der Bürgerrechtsbewegung in den 60er Jahren nicht mehr in diesem Ausmaße gesehen. Auch Talib Kweli, Conscious Rapper aus New York, und Aktivist bei Black Lives Matter, BLM, fühlte sich an diese Zeit erinnert. Das letzte Mal, dass Polizeireviere in Brand gesteckt wurden, war 1968, als Dr. King ermordet wurde. Martin Luther King habe einmal gesagt, dein Aufstand ist die Sprache der Ungehörten. Quelli ergänzt, wenn Stimmen ignoriert werden, dann verschaffen sie sich in den Straßen Gehör. Und jetzt, wo die Gewalt und die Ausschreitungen auf den Straßen allmählich nachzulassen beginnen, müssen wir sehen, welche Politik und welche Veränderungen sich daraus ergeben können. Forderungen, wie sie BLM aufgestellt habe, seien gut für das ganze Land. Die schwarze Agenda ist etwas, das den Marginalisierten, den Armen hilft, den Menschen, die der Treibstoff für das Feuer sind, durch das Amerika erst erschaffen wird. Der Präsident hingegen stehe auf der Seite der Reichen. Donald Trump denkt vielleicht nicht, dass er ein Faschist ist. Aber er agiert auf faschistische Weise, etwa wenn er sagt, wenn die Plünderungen beginnen, wird geschossen. Quelli hat live im Fernsehen gesehen, wie ein schwarzer CNN-Reporter verhaftet wurde. Das ist Wahnsinn. Wenn die Polizei die Presse ins Visier nimmt, haben wir keine Demokratie. Dass laut einer Umfrage eine Mehrheit der US-Amerikaner in der aktuellen Situation inzwischen auch militante Aktionen für gerechtfertigt hält, darunter das Abfackeln einer großen Polizeiwache in Minneapolis, ist für den marxistischen Historiker David Roediger, der an der Universität of Kansas lehrt, bemerkenswert. In seiner Forschung beschäftigt er sich unter anderem mit der Konstruktion rassistischer Identitäten. Rassismus ist insbesondere die staatlich sanktionierte oder außergesetzliche Produktion und Ausbeutung gruppendifferenzierter Anfälligkeit für vorzeitigen Tod, zitiert er im Gespräch mit Melanie und Rhythmus die in New York lehrende linke Geologin und Prison Abolition Movement Aktivistin Ruth Wilson Gilmore und erklärt. Bei den Mobilisierungen für die Proteste gegen die Morde der Polizei in den USA geht es seit langem genau um den Zustand der Bedrohung durch einen vorzeitigen Tod und die Art und Weise, wie der Staat damit agiert. Doch in diesem folgenschweren Fall hatte zuvor schon die überproportional hohe Zahl von Sterbefällen unter Schwarzen bei der Covid-19-Pandemie offenbart, dass es extrem ungerechte Strukturen im Gesundheitswesen gibt. Die zur Verfügung stehenden Ressourcen zur Bewältigung der Krise seien zumeist Gegenden zugute gekommen, die zufällig weißer und wohlhabender waren, meint Noam Chomsky. Doch die Wurzeln des Problems lägen viel tiefer, in 4 Jahrhunderten Erniedrigung, so auch der 91-jährige linke Intellektuelle. Diese Seuche hat seit der Errichtung des schrecklichsten Sklavensystems der Menschheitsgeschichte eine der wichtigsten Grundlagen der Industrie, des Finanzwesens, des Handels und des allgemeinen Wohlstandes des Landes verschiedene Formen angenommen, ist aber höchstens gelindert, jedoch nie in die Nähe einer Heilung gebracht worden. Die anhaltenden sozioökonomischen Unterschiede würden die Auswirkungen für die Opfer noch verschlechtern. Entsprechend werde bei den derzeitigen Protesten nicht nur ein Ende der Polizeibrutalität gegen die schwarzen Gemeinden gefordert, sondern eine viel grundlegendere Umstrukturierung des sozialen und wirtschaftlichen Systems. Und sie erhalten beachtliche Unterstützung. Trump allerdings nutze die Situation für seine eigenen Anliegen, versuche, seine Wahlaussichten zu verbessern, indem er die chauvinistischen und gewalttätigen Teile seiner Wählerbasis mobilisiere. Pat Humphreys aus Oakland in Kalifornien, die zusammen mit Sandy Opato das nach der Anarchistin Emma Goldman benannte Gitarrenduo Emma's Revolution bildet, nennt Trump einen Reality-TV-Präsidenten, der viele der einst erkämpften Rechte und Gesetze zum Schutz von Minderheiten zurücknehme. Die Wahl eines hochgradig polarisierenden und unqualifizierten Präsidenten, die hilflose Reaktion der Regierung auf die Pandemie, die unverhältnismäßig große Zahl von Todesfällen armer und nicht weißer Menschen sowie die hohe Arbeitslosigkeit, eine versagende Wirtschaft, die Zunahme von faschistischer und White Supremacy Aktivitäten und die schnell ansteigende Polizeigewalt hätten zu einer kritischen Masse von potenziell radikalisierten Faktoren geführt, so ihre Beobachtung. Angesichts der Ereignisse würden immer mehr Künstler, viele zum ersten Mal, die gesellschaftliche Entwicklung kritisch kommentieren. Die politischen Kulturschaffenden arbeiteten enger zusammen als vorher und vernetzten sich besser. Humphreys ist daher vorsichtig optimistisch, dass sich ein neues Bewusstsein herausbilde. Zumindest im Moment scheinen wir unsere Welt durch eine größere Linse zu betrachten. Ich hoffe, sie erweitert sich noch mehr. Für Adam Sherburn, Sänger und Gitarrist des Industrial-Hip-Hop-Projekts Consolidated, das jüngst nach 25 Jahren seine Reunion gefeiert hat, ist der Aufbau neuer, schlagkräftiger Strukturen ebenfalls die einzige Perspektive, um eine grundlegende Veränderung herbeizuführen. Der Weg ist immer organisieren, organisieren, sagt er im Interview mit Melody und Rhythmus. Und lass die Anarchisten-Kids ein paar Fenster einschlagen und so weiter, aber nur, wenn wir die Menschen organisieren, um konkrete Dinge zu erreichen, geben wir der Staatsmacht nicht das, was sie will, nämlich eine demoralisierte Masse, die die Hoffnung aufgibt, nachdem die Wut verraucht ist. Ich verlas einen Artikel von Herrn Matthias Rude unter dem Titel 400 Jahre Erniedrigung, veröffentlicht in der Musikzeitschrift Magazin für Gegenkultur, Melodie und Rhythmus, drittes Quartal 2020. Eine Niemandsland-Produktion 2020. Verschatte deine Augen, sprich mich nicht an. Sieh zu, dass mir keiner zu nah kommen kann. Der Nächste, der mich fragt, was geht, verliert. Dunkle Wolke über mir. Gib mir kein Verständnis, gib mir Einheit. Wirf den Schlüssel weg und lass mich allein. Bilde einen Cordon Sanitär. Dunkle Wolke über mir. Was ich auch sage, hör mir nicht zu. Kann sein, es ist furchtbar, kann sein, es ist klug. Der Gegenüber ist es jedenfalls nicht fair. Dunkle Wolke. Es Liebe, zweimal schon krank, das dritte Mal Mitleid, das vierte Mal Punk, beim fünften Mal hat's keinen mehr gestört. Dunkle Wolke. Liebst du mich drum? Liebst du mich nicht mehr? Liebst du mich um zu zeigen, wie die Sache funktioniert? Dunkle Wolke. Schatte deine Augen, sprich mich nicht an. Sieh zu, dass mir keiner so nah treten kann. Der Nächste, der mich fragt, was geht, verliert. Dunkle Wolke. Napsalier de Pi Moon na Radio Kontraband, encore Napsalier Moon na Niemandsland. Notícies de Barcelona a Niemandsland. Die Barcelona-Nachrichten für die Woche vom 6. bis zum 13. Juli 2020. Die Lage an der Coronavirus-Front ist nach wie vor kritisch und äußerst instabil. Hier in Katalonien will man jetzt eine strenge Maskenpflicht auch im Freien einführen, soweit ist es gekommen. Immer und überall, unabhängig vom Abstand zwischen den Menschen. In Katalonien erwägt die Regierung unter Quim Torra, eine Maskenpflicht im Freien einzuführen. Zuletzt sind die Infektionszahlen deutlich gestiegen. Die spanische Region Katalonien will nach einer Zunahme der Corona-Infektionen eine Maskenpflicht auch im Freien einführen, die praktisch überall und unter allen Umständen gelten soll. Die genaue Ausgestaltung der Anordnung soll der regionale Zivilschutz am Mittwoch beschließen. Das teilte die katalanische Regierungssprecherin Meritxell Budó in Barcelona mit. Die Idee ist aber, dass die Pflicht immer und überall gelten soll, unabhängig vom Abstand zwischen den Menschen, sagte Budó. Wir fragen uns natürlich, wie soll das praktisch gehen? Wenn man hier in den Straßen unterwegs ist, sieht man mittlerweile weniger als die Hälfte der Menschen mit Masken Und selbst in U-Bahnen und öffentlichen Verkehrsmitteln nehmen sich die Leute die Masken vom Gesicht, fangen an zu essen, sprechen, husten. Also es wird hier sehr locker genommen. Nach dem derzeitigen landesweit geltenden Dekret der sogenannten neuen Normalität der Madrider Zentralregierung gilt eine Maskenpflicht in ganz Spanien im Freien nur dann, wenn ein Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. Die Zunahme der Zahl der Corona-Infektionen bereitet vor allem in Segria Sorgen. Der katalanische Landkreis mit der Großstadt Lleida war die erste Region, die nach der Lockerung der Corona-Maßnahmen in Spanien wieder unter Quarantäne gestellt worden war. Insgesamt sind davon seit Samstag rund 210.000 Menschen betroffen. 2 Wochen lang darf niemand einreisen oder die Region verlassen, außer um zur Arbeit zu gelangen. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, Versammlungen zu meiden und familiäre Feiern zu begrenzen oder zu verschieben. Die Zahl der Neuansteckungen ging am Dienstag in Segria unterdessen im Vergleich zum Vortag von 188 auf 74 zurück. Einige Krankenhäuser arbeiteten aber bereits an der Grenze ihrer Auslastungskapazitäten, so die Gesundheitsbehörden. Die meisten Infektionen stehen den amtlichen Angaben zufolge in Zusammenhang mit einigen Agrarbetrieben und Seniorenheimen sowie einem ärmeren Wohnviertel. Spanien ist mit knapp 28.400 Corona-Toten und rund 250.000 Infizierten eines der am schwersten von der Pandemie betroffenen Länder. Landesweit sind die Zahlen jedoch seit Mitte Mai stark gesunken. Thema alte Geschichten. Die katalanische Landesregierung hatte im Oktober 2019 groß angekündigt, eine beispiellose Untersuchung gegen die autonome katalanische Polizei, also ihre eigene, die Mossos d'Esquadra einzuleiten, um herauszufinden, was bei den Polizeieinsätzen während der Ausschreitungen im vergangenen Oktober genau geschehen ist. Damals hatte das Tribunal Supremo, der oberste Gerichtshof Spaniens, die Urteile gegen die katalanischen Politiker verkündet, die einen Sezessionsversuch unternommen hatten. Es war damals zu harten Knüppeleinsätzen durch Polizeieinheiten der Mossos, der Guardia Urbana und der Policía Nacional gekommen, nachdem wütende Protestierende Brände gelegt, Steine geworfen und urbanes Mobiliar in großen Mengen zerstört hatten. Am Montag vergangener Woche nun blieb von der versprochenen beispiellosen Untersuchung durch die Generalitat nichts mehr. Innenkonseller Miquel Buch und sein Generaldirektor Pere Ferrer präsentierten der Presse lediglich noch das Versprechen, die autonome Polizei als Ganzes zum Nachdenken anzuregen, um ihre Einsätze zu verbessern. Der Skandal damals war, dass die katalanische Polizei Independentistas verprügelt hatte, was nach der Logik gewisser separatistischer Politiker eine Sünde und ein Unding war. Die Regierung Kataloniens hat also die eigenen Demonstranten, die sie eingeladen hat zu demonstrieren, verprügeln lassen. Das war der Skandal. Die Regierung Kataloniens zog ebenfalls ihre Nebenklage gegen wegen Ausschreitungen angeklagte Protestierende der Independentista-Bewegung zurück. Begründung: Diese hätten keine katalanischen Beamten verletzt. 34 Polizeieinsätze standen zur Debatte, von denen 17 von verletzten Protestierenden als illegal denunziert wurden. In den Tagen zwischen dem 14. und dem 18. Oktober 2019 war es in Barcelona zu einem bisher unbekannten, man könnte schon sagen beispiellosen Gewaltausbruch des Separatistenlagers gekommen. Thema Industrieniedergang in Katalonien. Der japanische Großkonzern Nissan und seine Zulieferfirmen begannen am vergangenen Dienstag die Verhandlungen über den Abbau von 3.000 Arbeitsplätzen an ihren Standorten in Barcelona und Katalonien. Hinzu kommen ca. 17.000 Arbeitsplätze, die indirekt vom Rückzug des japanischen Autobauers betroffen sind und die einer ungewissen Zukunft entgegensehen. Der Fall Nissan wurde vergangene Woche in einer parlamentarischen Kommission des Parlaments Kataloniens verhandelt. Nissan weigerte sich, an der Sitzung dieser Kommission teilzunehmen. Ein Angebot der Regierung, 100 Millionen Euro Investitionshilfe für ein Elektroautowerk von Nissan bereitzustellen, wurde abgelehnt. Betriebsratsvorsitzender Juan Carlos Vicente erklärte dazu: Die Subventionshilfen, die ihr gegeben habt, waren verschwendetes Geld. Das sollte weder Nissan noch irgendein anderer Konzern bekommen, sondern hier im Land bleiben. Kritisiert wird das Fehlen einer Vision von industriellen Infrastrukturen und Investitionen in Katalonien seit langer Zeit schon. Die Stadt und der Müll. Die neuen Konzessionen für Straßenreinigung und Müllbeseitigung für den Großraum der Stadt Barcelona können jetzt vergeben werden, nachdem das katalanische Tribunal de Contractes del Sector Públic entschieden hat, eine Eingabe des UTE, das ist die Unión Temporal de Empresas, zurückzuweisen. Das Rathaus unter Ada Colau hatte einen Millionenbetrug der Firma FCC Medio Ambiente von 3,3 Millionen aufgedeckt und der Firma die Lizenz entziehen wollen. Jetzt ist der Weg offen für neue Lizenzvergaben im Wert von 3 Milliarden Euro für die Müllbeseitigung hier in der Stadt. 7 Unternehmergruppen bewerben sich um die Müllabfuhr- und Stadtreinigungslizenzen. Thema Terrorismuskultur und CDRs. 4 wegen Terrorismus angeklagte Aktivisten der separatistischen Komitees de la Defensa de la República kamen vergangenen Dienstag auf freien Fuß, nachdem die Staatsanwaltschaft auf besondere Maßnahmen verzichtet hatte, die Angeklagten weiter in Vorbeugehaft zu halten. Die wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, wegen Sprengstoffbesitzes und wegen Vorbereitung von Attentaten Angeklagten seien wegen ihrer sozialen Verbundenheit nicht gefährlich. Außerdem sind bestimmte Anklagepunkte auf sehr wackeliger Tatsachengrundlage konstruiert, etwa der Sprengstoffbesitz. Es seien lediglich Substanzen bei den Angeklagten gefunden worden, die als solche noch keinen Sprengstoff bildeten, weil sie noch nicht gemischt und aufbereitet worden waren. Die ETR, die Equipe de Reposta Tactica, denen die Angeklagten angehörten, gehören zu jenem Kreis radikaler clandestiner Separatisten, die mit spektakulären Aktionen wie die Sprengung von Objekten den bewaffneten Abspaltungskampf Kataloniens vorantreiben wollen. Sprachenstreit. Die Kulturkonsellera der Regierung unter Quim Torra, Frau Mariangela Villalonga, erklärte vergangene Woche: Manchmal sehe ich zu viel spanische Sprache in TV3. TV3 ist der offizielle Fernsehsender der katalanischen Landesregierung, der auch von derselbigen kontrolliert wird. Viel kritisiert übrigens wegen seiner propagandaartigen Berichterstattung zugunsten des katalanischen Independentismo. Doch nun sind die Herrschaften der Generalitat ungehalten, weil in einer von TV3 produzierten Fernsehserie zu viel Castellano, also Spanisch, gesprochen werde. Die Serie heißt Drama und ist zweisprachig. Es geht um die Realität von Jugendlichen, deren Alltagsrealität bilingual ist. Das heißt, sie drücken sich in beiden Sprachen gleich schnell und gleich gewohnheitsmäßig aus, was so gut wie alle katalanischen Menschen täglich tun, nämlich Spanisch und Katalanisch. Es sei eine Kampagne zur Verspanischung von TV3, eiferte eine Funktionärin der CCMA, das ist die Corporación Catalana de Mitjans Audiovisuals, also die katalanische Medienkooperation. Die Frau heißt Frau Núria Llorach. Der Sprecher der Ciudadanos-Partei im Parlament, Carles Carrizosa, bezeichnete die Consellera derweil als suprematistische Talibanin. Die Erfinder der Serie Drama erklärten selbst, dass die Serie die wirklichen Sprachverhältnisse im Leben der Katalanen und Katalaninnen widerspiegele, wo das Castellano einen großen Raum einnimmt. Die Hauptdarstellerin der Serie sagte gegenüber El Periódico de Catalunya: Zweisprachigkeit ist ein Ausdruck von kulturellem Reichtum und verschafft der Serie eine starke Glaubwürdigkeit, bringt sie der Realität sehr nahe. Eine Meldung zum Thema Tourismusindustrie. Unter dem Motto Barcelona steht für Nachhaltigkeit, Qualität und Sicherheit startet die Stadt Barcelona und Barcelona Turisme, der Lobbyverband der hiesigen Tourismusindustrie, eine groß angelegte Kampagne, um wieder verstärkt ausländische Touristen in die Stadt zu locken. Es sei ein schwieriger Moment, so Jaume Collboni, zweiter Bürgermeister der Stadt, und neuartig. So exzessiv wie der Tourismus vor der Pandemie war, so defizitär sei er jetzt. Touristen seien praktisch aus dem Straßenbild verschwunden. Von den 450 Hotels der Stadt sind nur 40 geöffnet, 10% Belegung. Eine miserable Situation, so Collboni, wenn man bedenkt, dass der Tourismus 15 Milliarden Euro jährlich umsetzt. Ein Umfrageergebnis, durchgeführt von El Periódico und dem Radiosender Cadena Ser am 3. Juli 2020. Die Frage lautete: Sind Sie dafür, dass Carles Puigdemont seine eigene Partei gründet? 55% meinen ja, der Mann soll seine eigene Partei gründen. Sisi. No, nein, meinten 45%. Bleiben wir auch gleich bei diesem Thema. Eine Meldung aus dem Separatismuslager. Der seit 2017 in Brüssel wohnende geflüchtete Ex-Präsident der Generalitat von Katalonien hat mit PDeCAT gebrochen und eine neue Partei gegründet. Die PNC, Partido Nacional de Catalunya oder Partido Nacionalista de Catalunya heißen solle. Am 25. Juli soll das Ganze mit viel Tamtam inszeniert werden und angekündigt werden. Es gehe darum, die zentrale Strömung des Separatismus zu bündeln und unter seine Kontrolle zu stellen, also Puigdemonts Kontrolle. Prominente Vertreter der Independentismo-Bewegung haben sich schon für das Projekt ausgesprochen. Eben der harte Kern. Turull, Rull, Forn, Jordi Sánchez, Meritxell Budó, Quim Torra selbst, Laura Borràs und viele, viele andere. Also wie gesagt, die Vertreter der Ex-Konvergenz, des rechtspopulistischen Lagers des Katalanismus. Dann sind wir Helden. dann sind wir Helden. Dann sind wir Helden. Nur diesen Tag. Dann sind wir Helden. Kirche. Die Katastrophen im heutigen Niemandsland. Eine Meldung aus Osnabrück. Sarah Wagenknecht kritisiert die Linkspartei. Die frühere Co-Chefin der Fraktion Die Linke im Bundestag, Frau Sarah Wagenknecht, hat ihrer Partei die Entfremdung von ihrer Kernklientel vorgeworfen. Viele linke Politiker haben den Kontakt zu den Benachteiligten verloren, zu denen ohne Universitätsabschluss, zur alten Mittelschicht und erst recht zu den Ärmeren, die heute in Niedriglohnjobs arbeiten müssen, das sagte Wagenknecht der Neuen Osnabrücker Zeitung in ihrer Mittwochsausgabe. Die Linke ist dafür gegründet worden, dass sie deren Interessen vertritt und nicht dafür, sich mit Lifestyle-Fragen der Privilegierten zu beschäftigen, sagte die Bundestagsabgeordnete. Eine Meldung aus Sachsen. Dresden. Sachsen will seine Rechtssprache künftig geschlechtergerechter formulieren. Am Dienstag beschloss das Kabinett, in Gesetzen und Rechtsverordnungen im Freistaat fortan nicht mehr nur die männlichen Versionen zu verwenden. Damit setzt die schwarz-grün-rote Regierung ein Anliegen aus dem Koalitionsvertrag um. Die Sprache unserer Gesetze ist immer noch von einer Zeit geprägt, in der Frauen und Männer nicht dieselben Rechte hatten. Es ist mir deshalb ein besonderes Anliegen, dass die Gleichstellung von Frau und Mann endlich auch sprachlich zum Ausdruck kommt. Das erklärte Justizministerin Katja Mayer von den Grünen. Bisher wurde in Normtexten in Sachsen durchweg das sogenannte generische Maskulinum verwendet. So ist beispielsweise in den Gesetzen ausschließlich vom Staatsminister und nicht von der Staatsministerin oder vom Schüler und nicht von der Schülerin die Rede. Sie waren immer mitgemeint, wurden aber nicht immer mitgedacht. Künftig sollen Frauen und Männer in Gesetzen gleichberechtigt sichtbar werden, hieß es. Thema Asylsuchende in Deutschland, Karlsruhe. Verwaltungsgerichte in der BRD dürfen Entscheidungen über Eilanträge von Asylsuchenden, die damit ihre Abschiebung nach Afghanistan verhindern wollen, nicht mit Verweis auf geltende behördliche Abschiebestopps ablehnen. Das entschied das Bundesverfassungsgericht am Dienstag in Karlsruhe. Es gab damit den Klagen von drei afrikanischen Schutzsuchenden recht, die mit entsprechenden Anträgen vom Berliner Verwaltungsgericht abgewiesen worden waren. Dieses muss nun erneut darüber entscheiden. In der Sauna. Eine Nachricht aus New York. Die Deutsche Bank muss wegen ihrer Geschäfte mit dem wegen Sexualverbrechen verurteilten und inzwischen sich selbst umgebracht habenden US-Unternehmer Jeffrey Epstein eine Strafe in Höhe von 150 Millionen Dollar, das sind 133 Millionen Euro, zahlen. Dazu wurde das Geldhaus vom New York State Department of Financial Services am Dienstag verurteilt. Die Behörde warf der Deutschen Bank erhebliche Regelverstöße in Zusammenhang mit ihrer Geschäftsbeziehung zu Epstein vor. Dieser habe verdächtig hohe Bargeldsummen abgehoben und Zahlungen an Mitverschwörer getätigt, die Epstein vermutlich beim Missbrauch junger Frauen unterstützt hätten, so die Behörde. Black Lives Matter Fieber in Deutschland. Namensstreit. Berliner Senat pfeift BVG zurück. Berlin. In der Debatte um eine Umbenennung der Berliner U-Bahn-Station Mohrenstraße hat der Senat die Verkehrsbetriebe BVG zurückgepfiffen. Schnellschüsse sind in solchen Angelegenheiten wirklich nicht angebracht, das sagte Wirtschaftssenatorin Ramona Popp von Bündnis 90 Die Grünen am Dienstag und forderte ein offenes Verfahren unter Beteiligung von Verbänden, Initiativen und Anrainern. Naja, einfach mal so schnell einen Straßennamen ändern, weil es politisch gerade aktuell oder opportun ist, das geht so offensichtlich nicht. New York, Thema China und der UN-Vertrag über Waffenhandel. China hat sich dem UN-Vertrag zum Waffenhandel ATT angeschlossen. Dies teilte am Montag Ortszeit der chinesische Botschafter bei den Vereinten Nationen in New York, Zhang Yun, mit. Die Unterzeichnung des Abkommens demonstriere Chinas Entschlossenheit, die multilaterale Rüstungskontrolle zu unterstützen, erklärte der Diplomat. Die Führung in Beijing hatte bereits im Juni den Beitritt zum ATT angekündigt. Die Vereinbarung von 2014 hatte erstmals internationale Standards für den Handel mit konventionellen Waffen geschaffen. Sie verpflichtet die Unterzeichnerstaaten, ihre internationalen Waffenlieferungen zu protokollieren. Außerdem dürfen sie keine Waffen liefern, die für Menschenrechtsverletzungen benutzt werden könnten. Die Volksrepublik ist der zweitgrößte Waffenproduzent. Der weltgrößte Waffenhersteller und Exporteur sind die USA. Sie sind dem ATT jedoch nicht beigetreten. US-Präsident Donald Trump bezeichnete ihn als Eingriff in die Souveränität seines Landes. Brasilien. Wegen der fortgesetzten Rodungen im Amazonas haben mehrere Staatsanwälte in Brasilien die Entlassung von Umweltminister Ricardo Salles gefordert. Sie warfen dem Minister in einer am Montag veröffentlichten Erklärung vor, Schutzmaßnahmen zum Erhalt des Amazonas-Regenwaldes außer Kraft gesetzt zu haben. In der von 12 Staatsanwälten herausgegebenen Erklärung hieß es, Salles habe das Budget des Umweltministeriums um 25% gekürzt und einen Fonds für die Bekämpfung der Abholzung im Regenwald eingefroren. Die Staatsanwälte beschuldigen ihn auch der Unredlichkeit und der Verfolgung von Interessen, die nichts mit seinem Amt zu tun hätten. Sie verlangten die Aussetzung der politischen Rechte des Ministers und die Verhängung einer Geldstrafe. In einer an die Öffentlichkeit gelangten Videoaufnahme von einer Kabinettssitzung ist zu hören, wie Salles vorschlägt, die Corona-Epidemie zu nutzen, um die Umweltauflagen für den Regenwald zugunsten von Bergbau und Landwirtschaft zu umgehen. Eine Meldung von der Corona-Seuchenfront, die kommt aus Paris. Auch ein milder Verlauf einer Corona-Infektion kann laut einer Studie bei den Erkrankten zu ernsthaften Gehirnschäden führen. Es komme ihrer Untersuchung zufolge häufiger als bisher vermutet zu tendenziell tödlichen Komplikationen, darunter Fieberwahn, Nervenschäden und Schlaganfälle, erklärte ein Ärzteteam aus London am Mittwoch. Wir konnten mehr Patienten mit neurologischen Schäden wie Entzündungen im Gehirn identifizieren als gedacht, das sagte der Forscher Michael Zandi vom University College London der AFP zufolge. Die Befunde hätten jedoch nicht immer mit dem Schweregrad der Covid-19-Symptome korreliert, sagt er. An der Studie beteiligten sich 43 Patienten, bei denen entweder Covid-19 nachgewiesen oder vermutet wurde. Das Team aus Ärzten stellte in 10 Fällen eine vorübergehende Hirnfunktionsstörung fest, in 12 Fällen eine Hirnentzündung, in 8 Fällen Schlaganfälle und in weiteren 8 Fällen Nervenschäden. Die Ergebnisse der Untersuchung wurden in der Fachzeitschrift Brain veröffentlicht. Die Untersuchung deutet darauf hin, dass Komplikationen im Gehirn bei Covid-19-Patienten häufiger vorkommen können als bisher gedacht. Jedoch sagten Experten auch, dass dies nicht bedeute, dass Hirnschäden bei Covid-19 weit verbreitet seien. Da die Krankheit erst seit einigen Monaten bekannt sei, wissen wir wohl noch nicht, welche Langzeitschäden Covid-19 verursachen kann. Das sagte der an der Untersuchung beteiligte Forscher Ross Patterson. Sein Rat: Ärzte müssen sich über mögliche neurologische Schäden bewusst sein, da eine frühzeitige Diagnose den Krankheitsverlauf verbessern kann. Auch ein Phänomen der Corona-Krise. Mitten in der Seuchenkrise versuchen große Investoren wie die Deutsche Wohnen, Mietshäuser im großen Stil zu kaufen. Die Bewohner versuchen sie daran zu hindern. Der Protest ist weithin zu sehen. 23 Häuser sagen Nein, Bundesleben statt Deutsche Wohnen und die Wrangelstraße 5 protestiert gegen den Ausverkauf in Berlin, steht auf Transparenten an Hausfassaden im Kreuzberger Wrangelkiez. Die 30-jährige Mieterin Lorena Jonas sagt, worum es geht. Wir kämpfen darum, dass die Häuser in kommunale Hand kommen und der Spekulation der privaten Immobilienwirtschaft entzogen werden. Die Häuser, das sind 23 Immobilien mit rund 400 Wohnungen, 21 davon in Berlin. Seit Anfang Juni bekannt wurde, dass die Deutsche Wohnen die Gebäude erwerben will, sind die Mieter alarmiert. Sie befürchten die Verdrängung aus dem Kiez. Weil 16 der 21 Häuser in Berlin in einem Milieuschutzgebiet liegen, haben die Bezirke die Möglichkeit, ihr gesetzliches Vorkaufsrecht auszuüben. Der geplante Paketkauf der Deutsche Wohnen ist die derzeit größte umkämpfte Transaktion auf dem Berliner Immobilienmarkt, aber nicht die einzige. Die skandinavische Skjerven-Gruppe hat im Mai und Juni in Mitte und Prenzlauer Berg mehrere Mietshäuser für das schwedische Wohnungsunternehmen Heimstaden erworben. Auch in diesen Häusern setzen sich die Mieter dafür ein, dass der Bezirk sein Vorkaufsrecht nutzt. Doch das ist generell nicht so einfach. Als die schönsten Tage seines Lebens. Unser Fleisch. Düsseldorf. Bei der Überprüfung von Unterkünften für Arbeiter der Fleischindustrie sind bereits im Mai zahlreiche Mängel festgestellt worden. Das teilte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann von der CDU jetzt dem zuständigen Ausschuss im Landtag mit. Vergleichsweise gering seien die Beanstandungen bei Unterkünften von Erntehelfern gewesen, so Laumann. Er betonte, dass die Kontrollen nur durch die Corona-Pandemie möglich gewesen seien. Normalerweise sei das den Behörden gar nicht erlaubt. Laut Laumann wurden bis Ende Mai 250 landwirtschaftliche Betriebe und die Unterkünfte von knapp 5.800 Saisonarbeitskräften überprüft. Man habe 170 meist kleinere oder mittlere Mängel gefunden. Es ist umgekehrt aber auch festgestellt worden, dass einige landwirtschaftliche Betriebe sehr vorbildlich hinsichtlich der Umsetzung von Hygieneschutzmaßnahmen vorbereitet waren, so der Minister in seinem Bericht. Bei der Fleischindustrie wurden laut Landesregierung bis Ende Mai, also noch vor dem massenhaften Corona-Ausbruch bei Tönnies, rund 650 Unterkünfte mit mehr als 5.300 Personen überprüft. Insgesamt wurden über 1.863 mittlere und gravierende Beanstandungen festgestellt, so Laumann. Dabei sei es um fehlende Desinfektionsmittel und Überbelegungen, aber auch Schimmelpilze, Einsturzgefahr, undichte Dächer, katastrophale Sanitätseinrichtungen, Ungezieferbefall und Brandschutzmangel gegangen. 4 Wohnungen mussten aufgrund von erheblichen Baumängeln sowie Gesundheitsgefahren geräumt werden. 2 dieser Wohnungen befinden sich in Gütersloh sowie jeweils eine in Espelkamp bzw. Bochum. Die Behörden nahmen zudem Unterkünfte von Rumänen unter die Lupe, die auf deutschem Gebiet wohnen, aber für niederländische Fleischbetriebe arbeiten. Auch dort wurden erhebliche Mängel festgestellt, wie das Ministerium mitteilte. In einem Wohnkomplex mit bis zu 30 Bewohnern seien zwischen 50 und 100 Beanstandungen festgestellt worden. Stelle man sich sehr stark und sehr überlegen. Das ist natürlich und auch nicht unbedingt ein schlechter Charakterzug. Niemandsland. Eine freie Stimme. In einer wenig freien Welt. Kontrabanda FM 91.4 in Barcelona. Mach was du liebst und nimm dir öfter mal eine Auszeit. Denke quer, lebe quer, gib kein Fuck auf deinen Ruf. Und auch wenn dein allergrößter Traum vielleicht auch nur ein Traum bleibt, du kannst wenigstens sagen, du hast es versucht. Aha. Scheiß auf die ganzen Fragen und was die anderen sagen. Scheiß auf Moralapostel und die ganzen Standardphrasen. Bitte glaub an dich, glaub mir, ich glaub an dich. Leben, Feuer, Freunde, Freiheit, Liebe und mehr brauchst du nicht. Brich den Käfig auf, du hast dich lang genug im Kreis gedreht. Morgen hast du die Idee, auch wenn's dir heute scheiße geht. Ich weiß, wovon ich rede, mir ging's mal verdammt dreckig. Verdammt schrecklich, die Welt war verdammt hässlich. Doch es geht immer weiter, solange du nicht aufgibst. Du musst die Tür eintreten, wenn sie niemand aufschließt. Resigniert, funktioniert, funktioniert nur mit Kopf ab. Lieber arm und zufrieden, ich mach nur worauf ich Bock hab. Gegenwind, peitsche mein Gesicht. Wer schreibt denn diese Regeln eigentlich? Es hat mich fast schon wieder klein gekriegt. Doch wir sehen den Wald vor lauter Palmen nicht. Gegenwind, peitsche mein Gesicht. Wer schreibt denn diese Regeln eigentlich? Es hat mich fast schon wieder klein gekriegt. Doch wir sehen den Wald vor lauter Palmen nicht. Du hast heute jede Pause vergessen, weil alles in dir übersprudelt wie auf Brausetabletten. Von dem Gefühl nach Hause zu retten, rüberzutragen für mehr Euphorie an übleren Tagen. Wenn du glaubst, dass du ständig gegen Wände rennst, sieh es als Vorteil, wenn du endlich alle Wände kennst. Raus aus dem Labyrinth, Pfadfinder-Style ist dann immer noch was im Weg. Brach um das Teil, immer nur Schwachsinn gilt nicht. Das ist gegen die Regeln, denn die Aussicht ändert sich von Level zu Level zu Level. Gestern war vielleicht der pleite Geier am Start und morgen Strand, 30 Grad und Papayasalat. Wer weiß schon, wie das Leben spielt, es ist ein vielleicht noch nicht geschrieben. Rio sagt uns denn nur die Angst von dem besten Leben. Schmeiß dich mitten rein, saug es auf, was kann es Besseres geben? Gegenwind, peitsche mein Gesicht. Wer schreibt denn diese Regeln eigentlich? Es hat mich fast schon wieder klein gekriegt. Doch wir sehen den Wald vor lauter Palmen nicht. Gegenwind, peitsche mein Gesicht. Wer schreibt denn diese Regeln eigentlich? Es hat mich fast schon wieder klein gekriegt.

beratender Psychiater beim Heeressanitätsinspekteur, einen Vorschlag zur Bekämpfung des Morphinismus. Danach sollten alle Verwundeten, die durch die Behandlung süchtig wurden, zentral erfasst und an die Ärztekammer des Gaues gemeldet werden. Dort sollten sie entweder legal mit Morphium versorgt oder regelmäßig untersucht und auf Entziehungskuren geschickt werden. Auf diese Weise werden die Morphiumsüchtigen erfasst und kontrolliert und die gesamte Gruppe davor bewahrt, kriminell zu werden, empfahl der Oberfeldarzt. Der Aufsatz »Berauscht in die Schlacht – Drogen und Alkohol bei der Wehrmacht« wurde von Herrn Andreas Ulrich verfasst. Er ist erschienen im Spiegel Spezial, das Magazin zum Thema »Hitlers Krieg« von 2005. Die letzten Minuten gehören wie immer dem Kino bzw. dem Film im Niemandsland. Im Gefolge der Black Lives Matter-Proteste und der daraus resultierenden Debatte über das schwierige Erbe der Sklaverei in den USA und einer von rassistischen Strukturen durchwachsenen Gesellschaft solidarisieren sich nun weltweit tausende Menschen mit dem Kampf der Afroamerikaner gegen Polizeigewalt. Gewaltausbrüche und Plünderungen haben das Bild der friedlichen Proteste mittlerweile stark überschattet. Auch besteht die Gefahr, dass die sozialen und historischen Forderungen der Unterschichten auf die Frage ihrer rassischen Identität reduziert werden. Black Lives Matter. Das Leben der Schwarzen hat auch eine Bedeutung, heißt die Parole hier und heute in den USA. Die Geschichte der Sklaverei auf eine Epoche und eine Hautfarbe zu reduzieren, ist jedoch voreilig und falsch, wie der vierteilige Film Menschenhandel, eine kleine Geschichte der Sklaverei, zeigt. Es ist eine belgisch-französische Co-Produktion, die auf Arte zu sehen ist. Geschildert wird auf faszinierend sachkundige Weise die Geschichte der Sklaverei von ca. 476 bis zum Jahr 1888, als die Sklaverei in den USA offiziell abgeschafft wurde. Jedes Kapitel hat ca. 45 Minuten. Ein Muss ist diese Serie für alle, die emotionale und ohne historisches Wissen geführte Debatten der Augenblicksempörung vermeiden wollen. Die ersten Sklaven, vergessen wir nicht, waren weißer Hautfarbe und Slaven, Slaves auf Englisch. Also, ich wiederhole noch einmal, auf Arte zu sehen, Menschenhandel, eine kleine Geschichte der Sklaverei. Erster Teil, 476 bis 1375. Jenseits der Wüste. Damit verabschiede ich mich. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde eines alternativen Radiosenders Niemandsland. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie glücklich und gehen Sie, wenn Sie möchten, in den Podcast, um die Sendung oder Teile dieser Sendung die nächsten Tage nachzuhören unter www.niemandsland.kontrabanda.org. Tschüss, adeu, adios. Dies ist die Geschichte einer Welt, in der sich der Sklavenhandel seinen eigenen Machtbereich geschaffen und seine eigenen Grenzen gezogen hat. Eine Welt, in der Gewalt, Fremdherrschaft und Profit über breite Wege und Straßen verfügte. Sklaverei hat nicht erst auf den Baumwollfeldern begonnen. Sie ist eine Tragödie, die sich seit Anbeginn der Menschheit abspielt. Ab dem 7. Jahrhundert war Afrika mehr als ein Jahrtausend lang Schauplatz eines globalen Sklavenhandels. Meine Eltern wurden von den Hellhäutigen misshandelt. Nubier, Bambara, Songhai, Fulbe, Ashanti, Yoruba, Mandinka, Bantu, Ibo, Malinke, Xhosa. Über 20 Millionen Afrikaner wurden deportiert, verkauft und versklavt. Dieses kriminelle System hat unsere Welt und unsere Geschichte geprägt. Das Ausmaß des Sklavenhandels ist so gewaltig, dass es lange unmöglich schien, seine Mechanismen zu erklären. Heute lassen sich die Wege und Straßen der Sklaverei erstmals zurückverfolgen. Es gibt einen wichtigen Blickwinkel auf den Sklavenhandel, auf den ich meine amerikanischen Studenten immer wieder hinweisen muss, da sie das Thema eher vom Standpunkt der Ethik und der Menschenrechte aus betrachten. Wichtig ist aber die wirtschaftliche Perspektive. Wir müssen uns fragen, woher kommt die Nachfrage nach Arbeitskräften und welcher Art ist diese Nachfrage? Bis zum Ende der Antike kommt die Nachfrage vor allem von den Römern. Doch 476 zerfällt das Römische Reich unter dem Ansturm der sogenannten Barbaren. In den verbliebenen Teilreichen kämpfen verschiedene Völker um das Erbe der Römer. Die Westgoten und Ostgoten im Westen, die Slawen im Norden, die Berber im Süden. Das Byzantinische Reich, Nubien und die arabischen Stämme im Osten. Genau wie die Römer betreiben auch diese Gesellschaften Sklaverei. Sklaverei gibt es in allen Gesellschaften, egal in welcher Region der Erde. Die Sklaven kommen von überall her, aus den Steppen Zentralasiens, über Russland, bis hin zu ganz Osteuropa und den slawischen Ländern. In den meisten europäischen Sprachen kommt das Wort Sklave ja auch von Slave. Denn die Slawen waren nach damaliger Auffassung Menschen, die versklavt werden durften. Die Sklaven waren lange zumeist weiß. Mehrheitlich schwarze Sklaven sind ein relativ neues Phänomen in der Geschichte. Aber wie kam es, dass aus einer allgemeinen Praxis ein gigantischer Handel wurde, der sich nach und nach allein auf den afrikanischen Kontinent konzentrierte? Einer der Ausgangspunkte dieser Geschichte befindet sich in Kairo, der Metropole mit 23 Millionen Einwohnern. Kairo verdankt seine Entwicklung den Handelsbeziehungen zwischen dem Mittleren Osten und Afrika. Heute ist die Stadt der wichtigste Umschlagplatz des Kontinents für Menschen und Waren. Abseits des Stadtzentrums liegen die verwahrlosten Ruinen von Fustat, der ersten arabischen Stadt in Ägypten. Ihre Überreste dienen heute nur noch als Müllkippe. Doch vor knapp 1400 Jahren haben Afrika, der Mittlere Osten und der Mittelmeerraum hier ihr Schicksal miteinander verbunden. Im Jahr 641 werden die Karten durch ein bedeutendes Ereignis neu gemischt. Im Rahmen ihrer weitreichenden Expansionspolitik beziehen die Araber Afrika in ihr wachsendes Reich ein. Die Invasion arabischer Armeen auf ägyptischen Boden wird die gesamte Volkswirtschaft des Kontinents verändern und die Nachfrage nach Sklaven erhöhen. Die Sklaverei war für die Eroberungspolitik, die Versorgung und die Expansion des Islamischen Reiches von entscheidender Bedeutung. Bereits während der Eroberungszüge wurden Gefangene versklavt, um die Armee zu verstärken, die damals große Teile der Welt eroberte. Bei diesem Handel ging es vor allem um wirtschaftliche und politische Ziele. Denn die Sklaven waren damals die wichtigste Energiequelle. Da es noch kein Erdöl gab, waren sie die Antriebskraft dieser aufstrebenden Reiche. De ces empires qui se mettaient en place. Die arabischen Truppen weiten ihre Offensive bis in den Süden Ägyptens aus. Dort liegen an beiden Seiten des Nils die christlichen Königreiche Nubiens. Hier finden die Araber Sklaven. Mit ihnen können sie ihre Armeen verstärken. 769 unterzeichnen sie einen Vertrag mit den Nubiern. Im Austausch gegen 360 Sklaven jährlich wird ein Waffenstillstand vereinbart. Völker von Nubien, ihr werdet unter dem Schutz Gottes in Sicherheit sein. Wir verpflichten uns, euch nicht anzugreifen, keinen Krieg gegen euch zu beginnen und keine Raubzüge in eurem Land durchzuführen, solange ihr euch an die zwischen uns vereinbarten Bedingungen haltet. Ihr werdet jährlich 360 Sklaven beiderlei Geschlechts liefern, die unter den Besten eures Landes ausgewählt wurden, und sie dem Gouverneur von Aswan übergeben.